WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, pünktlich auf die Sekunde sind wir heute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Joshua ist der erste Anrufer heute nach 22. Hallo Joshua. Hallo. Hallo Domian. Hallo. Joshua, weswegen rufst du an? Ja, ich möchte mit dir über Scientology sprechen. Oh, das hatten wir lange nicht hier in der Sendung. Ja, deswegen rufe ich auch an. Ich habe es nämlich bemerkt, dass es lange nicht mehr da war. Und zwar folgendes. Also ich habe noch vor einigen Monaten in Berlin gelebt und habe dort als freier Journalist gearbeitet. Mhm. Und ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr auf die kleinen und einfachen Aufträge und habe mich dann selbst mal dran gemacht, mich mit der Sekte ein bisschen auseinanderzusetzen. Mhm. Und bin dann auch irgendwann in die sogenannte Org, also deren Kirchen in Anführungszeichen, gegangen. Mhm. Und dann habe ich mich da so umgeschaut. Es war ein gigantischer Laden, wahnsinnig modern, alles aufgestylt und so weiter. Und dann kommt ein netter Herr auf mich zu und fragt mich, ob ich Fragen hätte, und dann bietet er mir irgendwann an, so einen Intelligenztest, nennen sie das, zu machen. Mhm. Und den habe ich dann auch gemacht, war ja kostenlos. Mhm. So weit war ich auch schon mal hier in Köln, da haben die auf der Straße Leute angesprochen. Ja. Aber ich bin da mitgegangen, aber habe diesen Test dann nicht mehr gemacht, weil mir das dann doch zu doof war. Aber erzähl mal weiter, du wolltest ja recherchieren, ne? Richtig, mir war das anfangs auch zu doof, aber ich hatte halt die Recherche im Hintergedanken. Na klar, verstehe. Und dann hieß es, also dass ich intelligent bin, wusste ich schon vorher. Und es hieß dann auch, ich sei sehr intelligent, und da könnte man aber deutlich noch mehr machen. Mhm. Hört man gerne. Hört man gerne. Und ob ich denn Lust hätte, an so einem Kurs teilzunehmen, der auch anfangs kostenlos war. Mhm. Und dann war das der Klassiker, das kannte ich auch schon vorher durch Recherchen, dass man einfach einer fremden Person, ich glaube, das waren 30 Minuten lang, in die Augen schauen sollte. Mhm. Und das... Hast du gemacht? Ja, das habe ich gemacht, das habe ich mitgemacht. Ach, und ich bin da auch... Dann saßt du alleine mit einer fremden Person im Zimmer? Nicht ganz allein. Ja. Da waren dann noch zwei Herren von Scientology. Und es gab auch nebenan noch so einen weiteren Kurs, wo die das, glaube ich, auch gemacht haben. Mhm. Aber jedenfalls hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Ich bin natürlich noch mit dem Gedanken dahinter, du machst das nur zu Recherchezwecken und so weiter. Und dann habe ich denen natürlich auch ihre blöden Bücher abgekauft, die also, Anethik. Das heißt, du hast es durchgehalten, die 30 Minuten. Du hast 30 Minuten in die Augen von einer fremden Person geguckt und nichts gesagt dabei. Ja, zu Anfangs mit Unterbrechungen, aber dann so nach den ersten 10 Minuten habe ich und hat die Person gegenüber es mir auch geschafft. Mhm. Und ja, das habe ich dann wirklich durchgezogen. Okay. Ja, und dann bin ich da mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen. Den Psychotrick erkennt man dann im Nachhinein natürlich. Mhm. Dann habe ich noch einen weiteren Kurs mitgemacht, der war auch kostenlos. Das war so ähnlich. Da musste man dann tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie andere Leute das machen können, einfach so, ich habe es halt wegen der Recherche gemacht, da musste man dann einfach einen Bleistift anmotzen, anschreien auch. Mhm. Das ging nicht so lange. Mhm. Und da hatte ich dann auch irgendwann keine Lust mehr drauf. Und als ich dann gehen wollte, bleib mal hier, das wird dir gefallen und so weiter, können dann auch noch was und bla und bla. Mhm. Ne? Ja. Okay, ich habe das dann auch weiter durchgezogen. Ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Jedenfalls habe ich dann auch versucht, nach dieser Sache mich persönlich mit den Scientologen, mit weniger Hochrangigen zu treffen. Mhm. Sei es in eine Bar gehen oder sowas. Mhm. Und das hat auch mit einem tatsächlich geklappt. Und interessanterweise ist dieser Typ, ich nenne jetzt keine Namen, ist klar, ein sehr hohes Tier in einem Telekommunikationsunternehmen. Ja, kann ich mir und vorstellen. Das ist so wie wenn man bei Tom Cruise zum Beispiel ist ja auch. Und jetzt bin ich die ganze Zeit gespannt, wenn du erzählst, ist das alles nur Recherche oder haben sie dich schon ein bisschen gepackt? Ja, darauf wollte ich gerade kommen. Und dann hat das so angefangen, dass ich mich dafür wirklich ernsthaft interessiert habe und das auch ganz interessant fand, weil diese Psychokurse bringen einem ja auch ein gewisses Selbstvertrauen. Das heißt, du bist heute irgendwie angebandelt an Scientology? Nein, kein Stück. Ich bin da zum Glück raus. Kein Stück. Mhm. Ich wohne auch nicht mehr in Berlin. Ansonsten hätte ich da wahrscheinlich nochmal mit zu kämpfen. Mhm. Denn das Problem ist, die haben irgendwann rausbekommen, dass ich journalistisch recherchiere. Ja, ja. Erklär doch mal, dieses Thema ist ja seit einigen Jahren nicht nur bei uns hier gar nicht mehr thematisiert worden, sondern in der Öffentlichkeit sowieso kaum mehr. Ja. Wie erklärst du dir, dass die Leute, du hast es ja nun am eigenen Leib erfahren, dass die Menschen denen doch offensichtlich nach wie vor auf den Leim gehen, wenn das auch nicht mehr so öffentlich gemacht wird? Also das hat zum einen mal damit zu tun, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, zum Ende hin haben sie gemerkt, dass ich Journalist bin und dann wurde ich auch massiv bedroht, wenn ich was veröffentlichen würde. Das hat angefangen mit solchen Sachen wie, ich soll mal auf mich aufpassen und mich nicht wieder blicken lassen. Mhm. Bis dahin, ich habe bis jetzt nichts veröffentlicht und habe das auch nicht vor. Mhm. Nee, meine Frage war, wie erklärst du dir die Faszination dieser Sekte? Ja, ist ja klar, dass die sich Menschen raussuchen, die ein schwaches Selbstbewusstsein haben, die psychische Probleme haben und so weiter. Aber wenn du mir erzählst, und da hast du ja völlig recht, dass da hochrangige Leute aus Wirtschaft und Politik vielleicht sogar drin sind, das sind ja nicht Menschen ohne mit wenig Selbstbewusstsein. Ja, teilweise auch hochintelligente Menschen, überwiegend sogar. Ja. Ich kann mir das bis heute nicht so ganz erklären, aber natürlich ist das ein Netzwerk und die unterstützen sich alle gegenseitig. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine hochrangige Person wäre in irgendeinem Unternehmen, dann würden die mir auch manchmal helfen bei gewissen Problemen. Mhm. Und sowas hat natürlich Vorteile und dann halt dieses Psychische. Mhm. Die haben dich auch bedroht, sagst du? Ja, richtig. Natürlich nie wirklich offensichtlich. Mhm. Da waren sie immer ganz clever. Aber es hat dann angefangen mit Telefonaten in der Nacht und E-Mails, in denen es hieß, wie gesagt, also wenn ich was veröffentlichen würde, dann soll ich auf mich aufpassen. Mhm, ne? Also so wirklich nicht aggressiv, aber man wusste schon natürlich, was gemeint ist. Eines Abends stand dann auch jemand vor der Tür bei mir, da habe ich dann gemerkt, die beobachten mich sogar. Mhm. Das hat man gemerkt, dann saß da auch mal jemand im Auto weiter weg bei meiner Tür und da hat man dann schon leicht paranoide Züge entwickelt. Naja gut, was heißt paranoide? Das ist ja dann auch handfest begründbar, ne? Das ist ja auch eine gruselige Sache. Lassen Sie dich denn heute in Ruhe? Heute ist es so, dass ich noch sehr selten Anruf bekomme, zum Beispiel, obwohl ich meine Telefonnummer gewechselt habe. Da frage ich mich auch, wie kommen die da dran? Wie lange liegt das jetzt zurück, dass du dich da entfernt hast? Etwa 3 Monate, würde ich sagen. Ah, ja. Und dann gibt es immer noch ab und zu einen Anruf. Das heißt, die Einschüchterung funktioniert ziemlich gut. Mhm. Ja, also bei mir funktioniert sie. Ich traue mich nicht, etwas darüber zu veröffentlichen. Mhm. Ja. Immerhin hast du dich getraut, hier anzurufen und was über die zu sagen. Wie oder was würdest du vielleicht auch jungen Leuten warnend sagen wollen, wenn die in Kontakt mit Scientology kommen? Also auf jeden Fall bloß nicht drauf reinfallen. Die können euch nicht helfen, die machen euch kaputt. Das kann ich sagen. Die nehmen euch aus, diese psychologischen Tricks, die die anwenden, sind nicht gegenüber einem echten Psychologen. Mhm. Vielleicht wäre es auch einfach ganz klug, sich überhaupt nicht auch nicht auf diese kostenlosen Sachen einzulassen. Auf gar nicht. Sobald man das hört, sollte man das Weite suchen. Genau. Ne? So sollte man es machen. Ja. Bloß kritisch fragen. Mhm. Joscha, du hast es gemacht und hast die Kurve bekommen. Darüber bin ich sehr froh. Ich auch, danke. Wünsche ich alles Gute und danke, dass du uns ein bisschen davon erzählt hast. Ja, vielen Dank. Viel Glück weiterhin. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 36. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thorsten. Was geht's bei dir? Also, ich habe verbotenerweise Musik runtergeladen. Was? Du hast verbotenerweise Musik? Musik runtergeladen. Ja. So, es gibt halt verschiedene Programme, das heißt Gigatriebe, da habe ich es runtergeladen. Mhm. Auf einmal stand im Januar dieses Jahres die Kripo vor der Tür. Hausdurchsuchung. Du musst ein bisschen deutlicher sprechen, sonst. Also, okay. Die Kripo stand vor der Tür. Nach wie viel Zeit war vergangen? Keine Ahnung, das kann man gar nicht so feststellen. Ich habe das schon länger gemacht, Musik runtergeladen und da ist nie was passiert und auf einmal standen die vor der Tür. Okay. Hab mich nicht erschrocken, ne, klar. Ja. Und ich war selber noch arbeiten gewesen, mein Lebensgefährte, den habe ich angerufen, dachte, ja, man muss nach Hause kommen, hier steht Polizei vor der Tür, sag ich, hä? Mhm. Was habe ich denn jetzt? Ich habe gar nichts gemacht, ich hatte wegen Strafzettel oder sonst irgendwas, ne? Ich habe irgendwas vergessen, eine Rechnung zu bezahlen. Mhm. Passiert ja auch mal, passiert, glaube ich, jeden Mal. Und die habe ich hingefahren, haben mir mal vorgeworfen, dass ich, das sind ja Pädophil, ne? Pädophile Bilder runtergeladen habe, ne? Moment. Du hast, das ist Fakt, du hast illegalerweise Musik runtergeladen. Genau, richtig. Das gibst du zu. Das gebe ich auch zu. Und die Polizei wirft dir vor, dass du pädophile Bilder irgendwo runtergeladen hast. Genau, richtig, weil die nämlich mit in den Ordner drin waren, was ich aber nicht wusste. Und das war dann mit auf deinem Rechner auch drauf? Ja, richtig. Und das sieht man nicht, das kriegt man nicht mit? Ich habe es nicht mitbekommen, weil das ein ganzer Ordner war, da stand halt die Musikgruppe oder das Album drauf. Ach du je. Habe ich es angeklickt, habe dann runtergeladen lassen, nachts dann halt, dann bin ich im Bett gegangen, weil ich hingekommen bin, willst du schlafen? Mhm. Weil ich jetzt erstmal alleine runter, ich brauche nicht davor sitzen. Mhm. Waren halt die Bilder mit drin, ne? So, und jetzt. Ich war dafür beschuldigt. Und so sitzt du in der Falle dann? Ja. Und wie ging das dann weiter? Ich musste dann zur Kripo, also zur Polizei, eine Aussage machen, habe es denen aber auch gesagt, dass ich darauf überhaupt nicht stehe und auch sowas nicht gut finde. Also, ich habe selber eine kleine Tochter von 2,5 Jahren. Ja, das heißt nichts. Das überzeugt die Polizei nicht. Nee, das hat ja auch, haben mir auch gesagt, da kann jeder sagen. Mhm. Und die fingen immer weiter dann, mich zu behandeln, auch als wäre ich ein Pädophiler. Ich gesagt, nee, ich bin keiner. Also die Leute verabscheue ich auch. Aber wie beweist man das dann, dass man keiner ist? Am besten zum Psychologen gehen, haben die mir noch geraten. Das hast du gemacht? Ich muss noch einen Psychologen finden, der für auch zuständig ist. Ach so, das Ganze läuft im Moment noch? Das Ganze läuft noch. Das heißt, die Polizei hat dich immer noch unter Verdacht im Moment. Ja. Du musst eigeninitiativ zu einem Psychologen gehen, damit der dir das attestiert, dass du es nicht bist. Genau, richtig. Also die Polizei schickt dich nicht zu einem Psychologen. Nein, die schickt mich erstmal nicht. Also du bist nur quasi in der Beweispflicht, dass du es nicht bist. Ja, genau. Ach du je. Das ist nicht gerade einfach. Also Rechtsanwalt zu finden, der mir da ein bisschen helfen tut, habe ich lange gesucht. Hat auch so einen gefunden. Ja, den habe ich auch schon telefoniert und Was rät der Rechtsanwalt dir? Auch zum Psychologen zu gehen. Mhm. Also er sagte genau, wie die Polizei das sagte. Dann bin ich da schon mal etwas auf der sicheren Seite, aber Bewährungsstrafe oder Gefängnis würde mir das bevorstehen halt, ne? Gefängnis würde dir bevorstehen, wenn das nicht bewiesen wird. Genau. Aber dafür gehst du ja zum Psychologen, der das hoffentlich dann so weit... Wird das denn akzeptiert von der Polizei, wenn ein Psychologe attestiert, dass du keine pädophilen Neigungen hast? Ja. Das wird akzeptiert? Das wird akzeptiert, ja. Ja gut, dann ist das natürlich deine oberste Aufgabe, das so schnell wie möglich zu arrangieren. Ja klar, am 15.12. ist ja schon der Gerichtstermin, den habe ich auch schon bekommen. Mhm. Wie hat deine Partnerin darauf reagiert? Glaubt sie dir? Die glaubt mir. Die war jetzt geschockt, klar, kann ich verstehen. Ne, also war auch so eine kleine Krise, wo wir auch dann viel darüber gesprochen haben. Mhm. Und ich habe ihr dann nochmal erklärt, richtig. Mhm. Also zu mir dann, lass es doch sein, hör auf Musik unterzuladen, hat sie mir vorher schon gesagt. Womit sie recht hat? Ja, genau. Ist verboten, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Mhm. Wenn ich dafür eine Geldstrafe kriegen würde, okay, würde ich auch akzeptieren. Ich habe den Mist gebaut, ja, gebe ich auch zu. Ich meine, das macht halt da eigentlich jeder, aber sag ich mal, von 100 Leuten wird dann einer rausgefischt, da bin ich dann halt, ne? Aber sie glaubt dir jetzt? Sie glaubt mir jetzt, ja. Okay. Eigentlich muss der Polizei doch bekannt sein, dass eventuell an solchen Musikdateien so etwas dranhängt. Du bist doch bestimmt nicht der Erste, dem das passiert. Nee, ich bin nicht der Erste, aber man wird direkt beschuldigt dann, ne? Das ist das Problem. Ja, natürlich, die müssen natürlich jeder Spur nachgehen, das ist ja auch richtig so. Sollen wir auch tun, klar. Wir wollen ja auch, dass diese Leute gefasst werden, die das konsumieren. Ja, insofern bist du jetzt in eine Falle geraten, aber du bist selbst schuld daran, weil du dich auf illegalem Terrain bewegt hast. Ja. Aber gut, es besteht jetzt die Chance, dass du durch ein gutes Attest da rauskommst. Ja. Weiß das sonst jemand aus deinem Bekanntenkreis, hast du es erzählt? Nur meiner Mutter. Sonst weiß das keiner. Ich würde es auch eigentlich nicht weiter rum erzählen. Nee, tue ich auch nicht. Irgendwie bleibt dann doch so ein Verdacht noch hängen, dass die Leute denken, na, vielleicht ist er doch so drauf. Ja, genau, das ist das Problem. Hast du denn mal diese Dateien irgendwie dann noch geöffnet und dir angeguckt, was da zu sehen ist? Nein, das war so viel gewesen, was ich runtergeladen habe. Und habe halt nur bestimmte Musik rausgepickt, die ich halt auf den USB-Stick mache und dann im Autoradio höre. Und ich habe mir noch nicht mal alles angehört, noch nicht mal alles reingeguckt. Hat die Polizei denn deinen Rechner beschlagnahmt? Ja. Ach so, okay. Mhm. Die haben auch alles durchsucht und nachgeguckt. Stelle ich mir sehr, sehr, sehr schrecklich vor. Man sitzt der Polizei gegenüber und wird der Pädophilie verdächtigt. Wie kommt man sich da vor? Also ich komme mir echt vor wie ein Schwerverbrecher, ganz ehrlich. Mhm. Wenn man verzweifelt, man weiß ja, was man machen soll. Ich bin ja auch, ich bin schon eine psychologische Behandlung, aber wegen einem Unfall, den ich damals hatte, vor 2,5 Jahren. Und ich habe mit ihr auch schon drüber gesprochen, so, was soll ich jetzt tun? Sagt sie, ja, ich bin dafür nicht zuständig, das ist nicht mein Fachgebiet. Ne? Ach so, ich dachte, wenn du schon in psychologischer Behandlung bist, dann kennt die, ist das eine Frau? Ja, ist eine Frau. Ja, dann kennt die dich doch schon ziemlich gut. Warum kann die das nicht machen? Nein, sie darf das nicht. Es gibt verschiedene Psychologen, hat man mir erklärt. Ach so, die da vereidigt sind für irgendwas. Genau, richtig. Ja. Die das auch ausstellen dürfen. Ich verstehe. Ja, das ist das Problem. Und ich verzweifle an den Tag. Ne? Also habe ich ein Auto reingesetzt und gedacht, boah, was machst du jetzt? Ja. Du wirst ja hier behandelt wie ein Schwerverbrecher. Ja. Du wirst behandelt wie ein Schwerverbrecher und wie ein Schwerverbrecher. Und die Beschuldigung wiegt zu schwer. Ne? Das ist ja nicht irgendwas. Das ist ja was ganz Schlimmes. Man hat das Gefühl, jeder guckt einen an. Ja, klar. Jeder guckt einen so dieses Gefühl, boah, nee, das guckt mich jeder an, was mache ich denn jetzt? Ne? Mhm. Also Thorsten, so wie du mir das jetzt geschildert hast, glaube ich dir auch, natürlich, ich glaube dir und hoffe sehr, dass du schnell dann einen Psychologen findest, der dir das bescheinigt und du aus der Nummer rauskommst. Dann kriegst du eine Strafe für das illegale Runterladen, aber das ist ja jetzt geht hier mein Tischkabel, das ist ja bei weitem nicht so schlimm, wie wenn du unter diesem Verdacht stehen würdest. Ja. Mein Lieber, dann drücken wir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen, dass das klappt. Danke. Und komm gut aus der Sache raus. Ja, danke schön. Okay, alles gut. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, danke. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Lars. Lars ist 21. Guten Morgen, Lars. Guten Morgen, Domian. Hallo Lars, um was geht's? Ja, schon mal eine gute Überleitung, weil bei mir geht's um Pädophilie. Oh. Ich bin Pädophil und ich hatte vor etwas länger als einem Jahr schon mal bei dir angerufen und habe dann auch mit dir gequatscht, dass ich auch in einer Einrichtung schon war und die nach 3 Tagen gesagt haben, ja, wir können dir nicht helfen, kannst wieder gehen, tschüss. Und wollte dir eigentlich nur mal sagen, wie das Ganze so verlaufen ist. Also, soweit ich mich erinnere, warst du ein Anrufer, der mir damals gesagt hat, dass du pädophile Neigungen hast, aber dass du noch nie irgendetwas getan hast. Du hast noch nie an einem Kind eine sexuelle Handlung ausgeübt. Ist das nach wie vor so? Das ist nach wie vor so. Also ich meine, dass du mir da... Kinderpornos oder sowas auch überhaupt nicht, weil ich will es ja bekämpfen und nicht noch schlimmer machen. So. Also halte ich mich von dem Ganzen fern. Da das Ganze doch schon eine ganze Weile zurückliegt, frage ich dich nochmal so ein paar Grundfakten. Du bist jetzt erst 21 Jahre alt. Seit wann spürst du das, dass du eine Neigung zu Kindern hast? Ungefähr mit 17. Wie hast du das gespürt? Ich bin ein paar Jahre im Heim gewesen. Und da gab es halt jemanden, der jünger war und auf den ich halt stand. Wie viel jünger war der da? Der war 13 zu dem Zeitpunkt. Und du warst wie alt? 17. 17. Mhm. Ist jetzt nicht so ungewöhnlich eigentlich, aber halt später hat sich es noch verfestigt, dass es jetzt, wenn ich, keine Ahnung, mit dem Zug fahre und da einen Jungen sehe oder sowas, dann, keine Ahnung, manche sagen Schmetterling im Bauch, so ist das bei mir, dass sich alles halt zusammenkrampft und ich halt den Blick nicht von ihm lassen kann und so das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie, ihn ansprechen, hinterherlaufen und sowas. Es sind immer Jungs, nicht Mädchen? Nee, Jungs. Mhm. Das heißt, wenn du solche Jungs siehst, meistens so in einem Alter zwischen 12 bis 15, kann man das sagen? Ja, zwischen 10 bis 14. 10 bis 14, also die können ruhig noch sehr kindlich sein, das gefällt dir? Ja. Mhm. Entsteht ein Gefühl der Hingezogenheit und auch der sexuellen Attraktion. Ja, genau. Hast du Hast du eine reale Sexualität mal erlebt in den letzten Jahren mit einem erwachsenen Mann? Ja, zweimal. Also mit jemandem, der in meinem Alter war und einer, der viel älter war. Mhm. Und ja, das hat halt überhaupt nicht geklappt und hat mir auch gar nicht gefallen. Du bist ein junger Kerl und hast natürlich große sexuelle Sehnsüchte, wie jeder in dem Alter. Ja, geht. Wie? Erzählen können. Naja, wie gehst du in deinen Gedanken mit dieser Sehnsucht um? Eher wenig, weil ich mich so viel, wie es nur geht, ablenke mit Fernsehen, Videos und also was. Also ich lasse mein Gehirn die ganze Zeit auf Trab, damit ich halt nicht solche Gedanken dann habe. Hast du dich dabei ertappt, dass du dich selbst befriedigt hast und in Gedanken dir vorgestellt hast, du hast Sex mit deinem Kind? Ja. Aber wir halten noch mal fest, du hast es noch nie gemacht. Nein. Und du findest es selbst problematisch und möchtest unbedingt davon irgendwie wegkommen. Genau. So habe ich dich in Erinnerung. Ja. So, dann habe ich dir damals gesagt, dass es in Deutschland mittlerweile schon an mehreren Orten, die Charité in Berlin war wegweisend, dass es Angebote für pädophile Menschen gibt, die genau so in so einer Phase sind wie du. Was hast du unternommen nach unserem Gespräch? Ich habe von der Kollegin hinter dir, also die für dich arbeitet, mit dir arbeitet, hat nochmal die Adresse von wkantäterwerden.de bekommen. Mhm. Da war ich auch. Das ist aber so weit weg, dass ich halt nur bei der Forschung teilnehmen konnte. Mhm. Dann wurde halt Intelligenztest gemacht und ich habe auch radioaktives Zeug ins Blut bekommen und meine Hirnströme wurden gemessen und so. So helfen hätten sie mir können, wenn ich in der Nähe gewohnt hätte, weil sonst müsste ich wöchentlich 3 Stunden hin und 3 Stunden wieder zurückfahren. Mhm. Das kann ich nicht vom Geld und zeitlichen her. Und ja, dann hatte ich kurzen Kontakt mit der Polizei, die mir dann auch versucht haben zu helfen. Die haben mir eine Adresse in Lippstadt gegeben, da gibt's eine Einrichtung für pädophile Straftäter. Da habe ich mit einer Psychologin geredet. Aber eben für Straftäter wahrscheinlich, ne? Genau, genau, das war halt das Problem. Die konnte mir auch niemanden nennen, wo ich hingehen kann. Dann habe ich halt ein paar Allgemeinpsychologen und Psychotherapeuten aufgesucht. Davon sagte die Hälfte, dass ich mir das nur einbilde und dass ich gar nicht pädophil bin. Ach, wie kamen die auf die Idee? Ich weiß es nicht. Die haben es einfach so zu dir gesagt? Sie bilden sich das ein? Ja, also deren triftiger Grund war, ich habe einen DIN A4-Zettel bekommen, da waren 6 Bilder von verschiedenaltrigen Penissen abgebildet. Und die sagten mir, ja, auf was stehst du? Ich sehe, ja, Entschuldigung, das ist schwachsinnig, weil mir geht's nicht um den Penis, sondern halt um das Gesamtbild. Ja, aber trotzdem, du musst das eben einmal machen, damit ich Bescheid weiß. Und dann, ja, den, und dann, ja, aber der gehört gar nicht zu einem Kind. Sehr, das interessiert mich auch nicht an dem Kind. Ich bin immer fassungslos, wenn ich sowas höre, dass in psychologischen Praxen so ein Schwachsinn veranstaltet wird. Kommt mir ein bisschen die Wut hoch, muss ich sagen. Ja, okay, erzähl mal weiter. Ja, und so habe ich halt noch keine Hilfe wirklich gefunden. Und mit der Polizei, da hatte ich einen Kripo-Beamten, der sich halt eine Zeit lang um mich gekümmert hat. Der hat immer mal wieder angerufen, wie es mir geht und hat halt versucht, was rauszusuchen, hat aber leider auch nicht wirklich was gefunden. Hast du denn Kontakt mit Berlin gehabt, mit der Charité in Berlin? Mit Berlin nicht, nein. So. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich sicher bin, dass ich das beim letzten Mal auch gesagt habe, weil das ist der Hauptansprechpunkt in Deutschland für genau Menschen, die in deiner Situation sind. Nicht für Leute, die schon straftätig geworden sind, sondern die sich selbstkritisch reflektieren wie du. Nun weiß ich mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel Dependancen es in Deutschland mittlerweile gibt in Unikliniken, die das auch anbieten. Aber von Berlin aus wird man dich führen können. Okay. Also ich habe jetzt nur noch Erinnerungen von wegen, will kein Täter werden. Aber da werden wir dir gleich nochmal richtig unter die Arme greifen. Ja. Dennoch kann es natürlich passieren, das vielleicht auch die nächste Stelle, die nächste Uniklinik, die sich damit beschäftigt in der Psychiatrie, in der Psychologie, vielleicht auch wieder eine Stunde oder zwei Stunden von dir entfernt ist. Und dann ist das wieder ein Problem, glaube ich. Ja. Also am besten wäre es eigentlich jemand in meiner Nähe, der darauf eingeht, was ich sage, und nicht gleich jedes Wort im Mund umdreht und mir irgendwas einreden will. Nein, du bist jemand, der dich ernst nimmt und der von der Materie Ahnung hat und wo nicht lange rumlamentiert wird, sondern zur Sache gegangen wird. Ich will jetzt keine Details von dir wissen. Ich will nur grob wissen, um es einzuschätzen. In welchem Großraum lebst du? Dorf mit Großstadtnähe. Im Ruhrgebiet Nähe oder in Niedersachsen eher? Oder? Ja. Ja, was ja? Ruhrgebiet oder Niedersachsen? Ruhrgebiet sozusagen. Ruhrgebiet, okay, dann, das ist für uns wichtig. Das kannst du gleich mit der Psychologin auch nochmal sagen, dass wir dann mal sehen, was wir hier für dich machen können. Lars, ich muss dir wirklich sagen, natürlich weiß ich, dass viele Leute jetzt wütend vor dem Fernseher oder vor dem Radio sitzen und sagen, mein Gott, da ist ein Pädophiler und der stellt sich vor, wie er Sex mit Kindern hat. Ich finde das ganz toll, dass du nochmal angerufen hast. Und ich respektiere im höchsten Maße, dass du dich selbst so kritisch siehst und dass du sagst, ich will kein Unrecht tun. Ich will, dass man mir hilft, dass ich irgendwie mit meinem Leben, mit meiner Sexualität einen Weg finde. Das rechne ich dir hoch an, das muss ich dir wirklich sagen. Das finde ich auch wichtig. Ich habe auch in Hannover jemanden kennengelernt, der wollte sich in Schulen hinstellen und darüber aufklären, damit halt nicht immer gleich gesagt wird, Pädophile sind schlimm und sowas und die vergewaltigen nur Kinder und sowas. Eine Statistik sagt, dass 250.000 Menschen in Deutschland pädophil sind und nicht jeder von denen vergewaltigt jetzt Kinder und Nein, sowas. Nein, natürlich nicht. Aber auch wenn sie nicht vergewaltigen, ist es schlimm genug, wenn es zu einem sexuellen Kontakt kommt. Darüber sind wir beiden uns ja einig. Ja, klar. Jetzt in dieser Zeit, als du immer wieder diese Niederlagen erlebt hast und diese Misserfolgserlebnisse, wie hast du dich währenddessen gefühlt? Erst schlimm. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Also ich habe auch keinen Freundeskontakt mehr, weil die letzte Sendung mitgehört haben und dann direkt gesagt haben, nee, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ich habe halt nur noch meine Mutter, die mich unterstützt, und einen Freund. Und das war's. Also umso toller, dass du dich nochmal gemeldet hast, und ich empfinde das auch als Hilferuf. Und wir werden jetzt das Beste tun, was wir tun können. Und vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen sehr guten Ratschlag von unseren Zuschauern und Zuhörern. Den mögen wir bitte an domian@wdr.de mailen. Das heißt, wir bleiben in Kontakt, Lars. Auf jeden Fall ruft dich jetzt schon mal die Claudia, meine heutige Psychologin, an. Und alles Weitere geschieht im Hintergrund, okay? Okay. Ich wünsche viel Glück und hoffe, dass es diesmal klappt. Danke. Alles Gute, Lars. Tschüss. Tschüss. 1.28 Uhr. Hier ist der Danny, 27. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Der Dani? Ja, hi Domian. Hi. Hi, ich habe da ein ganz großes Problem. Ja? Es geht darum, dass ich vor 3 Monaten, also ich habe 2, sagen wir praktisch, Freundinnen. Und mit der ersten ich war mit der einen ganze Zeit zusammen, mit der anderen habe ich vor 3 Monaten geschlafen, die ist schwanger geworden. Und meine andere Freundin hat mir jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass sie auch schwanger geworden sind. Das heißt, ich erwarte 2 Kinder in 3 Monaten. Und für mich ist das gerade ein bisschen viel. Und ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Jetzt das hast du das Problem. Ich muss mal fragen, das war jetzt gerade so ein bisschen verhuscht erklärt. Hast du eine Hauptfreundin und bist der mit einer anderen bist fremdgegangen? Genau. Ja. Wie lange bist du mit der Hauptfreundin zusammen? Auch 3 Monate erst? Nee. Nein, schon etwas länger. Schon knapp über 8 Monate. Und mit der anderen habe ich erst vor 3 Monaten kennengelernt auf einer Party. Mit der habe ich dann einfach so geschlafen. Warum hast du das getan? Ich total betrunken war. Und ich war ziemlich stark betrunken und bin dann mit ihr nicht ins Bett gegangen, kann man so sagen. Und das war einmal? Ja, nur ein einziges Mal. Mhm. Ja. Und hast du sie danach dann noch mal ein paar Mal gesehen? Ja, nicht direkt. Sie hat mich dann erst nach einem Monat erst angerufen, ungefähr nach einem Monat. Da hat sie mir schon gesagt, dass es ihr nicht so gut geht, dass sie irgendwas komisch ist und hat mich dann so ungefähr nach einem Monat, ein paar Wochen nochmal angerufen und hat gesagt, dass sie beim Frauenarzt war und dass sie schwanger ist. Und meine Hauptfreundin hat mir erst vor ein paar Tagen gesagt, dass sie schwanger ist. Mhm. Und jetzt bin ich total überlastet, überfordert und ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Mhm. Ich habe schon deine Sendung ein paar Mal gesehen. Ich weiß, du bist ein super Kerl, du weißt immer Rat und Lösung und jetzt brauche ich das. Ich weiß nicht mehr, wo vorne, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Beide Eltern von beiden wissen nicht, dass sie schwanger sind. Also das ist noch unbekannt. Keiner weiß, also nur ich weiß das jetzt und diese zwei Personen halt. Und diese zwei Frauen wissen auch voneinander nicht. Wollte ich gerade fragen. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Du hast also deiner Freundin damals nicht gebeichtet, dass du da mal fremdgegangen bist. Das hast Nein, du nicht gar getan. Nicht. Nein. Wie sicher kannst du sein, dass die, ich nenne sie mal die Affäre, dann können wir es auseinanderhalten, dass die Affäre dich nicht belügt? Also insofern, also dass, es könnte ja sein, dass sie von jemand anderem schwanger ist. Ja, genau, aber ich bin ja auch ein sehr emotionaler Mensch und sie auch. Und habe auch schon mit ein paar Freundinnen telefoniert und auch mal so nachgehorcht, nachgefragt. Sie hatten auch gesagt, dass sie in der Zeit keine Freunde hatte oder nichts hatte. Mehr konnte ich ja nicht machen. Mhm. Und kann mich ja jetzt nur auf das so verlassen. Und sie hat auch geweint und kommt auch momentan auch nicht mit der Situation klar. Okay. Also meine Affäre, wie du ja schon sagtest, sie hat geweint und hat gesagt, dass sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie will aber das Kind behalten, weil sie kann keinen Mord, sage ich mal, begehen. Wie gut kennst, war das denn, oder anders gefragt, war das eine lose Bekannte von dir oder eine wildfremde Frau? Die Affäre? Mhm. Ja, das war eine ganz Unbekannte also für mich vorher. Also die kommt nicht aus dem weiteren Freundeskreis? Nein. Mhm. Wie ist denn deine Beziehung zu deiner Hauptfreundin? Wie ist die Stimmung an sich zwischen euch? Wie ist die Bindung? Ja, die ist gut, aber ich weiß nicht von mir. Ich mag beide. Ich möchte beide nicht irgendwie verlieren. Ich mag die eine genauso wie die andere. Moment, aber du hast doch mit der anderen gar keinen Kontakt mehr gehabt. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe die gesehen, ich habe dann auch mit der gesprochen, wo sie mich halt dann angerufen hat, wo sie mir das mit der Schwangerschaft erzählt hat, habe ich mich auch mit ihr zusammengesetzt und sie meint, dass sie auch Interesse auch an mir hat und ich habe dann auch so ein bisschen dieses Bauchgefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so eine Frau siehst und du... Aber du hättest das Bauchgefühl nicht, wenn sie dich nicht angerufen hätte und hätte dir erzählt, sie ist schwanger, oder wie? Das stimmt, ja. Dann, wenn sie sich gar nicht mehr gemeldet hätte, wäre vorbei gewesen. Wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Also fällt mir jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass du jetzt plötzlich in die Frau verliebt bist. Nein. Du hast im Suff mit der gepennt, da ist die schwanger geworden, dann hast du keinen Kontakt mehr mit der gehabt. Das heißt für mich, da ist null Herzensbindung. Richtig, ja, so, ja, aber also meine richtige Freundin, ich liebe die ja, also, aber die andere, die mag ich auch und ich möchte aber nicht... Aber Moment, du kennst die andere doch gar nicht, außer dieser einen Suffnacht und ja, jetzt einem kurzen Gespräch. Genau, ja, klar, wir haben uns selbstverständlich unterhalten. Ich bin ja auch dann dahin gefahren und es ist ja nicht so, dass wir uns nicht mehr dann gesehen haben. Also erst nach der Nacht, wo sie mich dann angerufen hat, bin ich ja dahin gefahren, habe mit ihr geredet und wir haben uns auch darüber unterhalten Aber da fandst du sie, als du mit ihr geredet hast, fandst du sie ganz nett. Ja, und genau, wie sie so emotional und... Sie war einfach so, das hat mich einfach so geflasht, die war einfach so Hammer, so, ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären, das war einfach so, ich weiß nicht, das war einfach für mich einfach viel zu, die war so toll und so, und anders als wie meine Freundin, die ich momentan hatte und auch meine Freundin, die ich jetzt gerade habe, ist auch so toll und... Ja, aber Dani, so kommen wir nicht weiter, ne, wenn du... mir vorschwärmst, die sind alle toll, die Frauen. Ja. So geht's nicht. Jetzt sind beide Frauen schwanger. Wahrscheinlich ist die Affäre von dir schwanger. Das wissen wir nicht genau. Wir nehmen es mal an, dass du der Vater bist. Aber sie sagt es. Genau. Und du glaubst es irgendwie auch, dass das so ist. Ja, ich glaube das irgendwie, ja. So. Jetzt steckst du in einer extremen Zwickmühle. Ja, und das ist genau das, was ich meine. So. Genau. Und wie verhältst du dich weiter? Es gibt. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich keine Ahnung, ich möchte nicht beide verlieren oder ja. Ich kann nicht der einen von der anderen erzählen, dann ist beide vom, ja. Dann habe ich von beiden nichts mehr. Das ja. Wird mich zerstören. Pass auf. Es gibt gar keine, es gibt hier keinen goldenen Mittelweg oder keinen klugen Mittelweg. Es gibt nur zwei Varianten. Entweder belügst du beide Frauen weiter und ziehst ein Lügenleben um dich herum auf, was ausgesprochen schwer ist. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, du legst beiden Frauen die Karten auf den Tisch. Und dann verliere ich beide. Das weiß ich nicht, aber das ist das Fairste. Es ist fair, der Freundin das zu sagen, es ist fair, der Affäre zu sagen, hier, ich habe eine Freundin, die ist auch schwanger. Dann sind drei Menschen beteiligt, drei Menschen wissen Bescheid und dann kann man fair miteinander umgehen. Wenn das zu deinem Nachteil ausgeht, gut, dann musst du ausbaden, was du angerichtet hast. Es gibt keine andere Lösung. Es gibt keine andere Lösung. Und ich rate dir, das wirklich bald zu machen. Die Zeit, du hast nicht lange Zeit. Die Zeit arbeitet gegen dich. Die Frauen sind schwanger. Ja, aber ich will nicht beide verlieren. Das wäre einfach viel zu. Du willst aber nicht bei mir jammern jetzt. Ja, nein, ich bin ja um Rat da. Naja, ich sag's dir ja ganz klar. Es gibt also soll keine, ich das es gibt, beiden sagen? Ja, es gibt keine aber Möglichkeit, die jetzt für dich auch noch angenehm ist. Das ist eine höchst unangenehme Situation. Du kannst es ja deiner Freundin so erklären, dass du im Suff halt ihr fremdgegangen bist. Aber wenn du jetzt auch noch anfängst und mir erzählst, dass du die andere jetzt auch ganz toll findest und gar nicht weißt, wo dein Herz hinschlägt, ist die Sache ja noch komplizierter. Wenn ja, du, genau das ist es. Ne? Ja. Wenn du mir sagen willst, na, im Prinzip liebe ich meine Freundin, die andere fand ich nur mal sexy und das war's auch. Aber wenn du sagst, dass du dich jetzt auch noch anfängst, in die zu verlieben, wobei du die ja noch kaum kennst, aber dann ist es natürlich noch viel komplizierter. Naja. Es kann sein, dass du beide verlierst, ja, so ist es. Scheiße. Ich kann dir gar nicht weiter was sagen, Dani. Also muss ich mit beiden wahrscheinlich ja, dann drüber reden. Du musst wie ein Kerl mit beiden reden, ja, finde ich schon. Na gut. Das ist ein harter Gang und ich wünsche dir dabei gutes Gelingen und viel, viel, viel Ausdauer. Und ja, super. Kraft. Ich danke dir trotzdem, Domian. Ja, super, danke für deine Hilfe. Sehr gerne, Dani. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Okay, ciao. Hier ist Celine. Celine, 37, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Celine. Um was geht's bei dir? Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich mal sprechen würde. Guck mal, und schon reden wir miteinander. So muss es sein. Ja, supi. Und zwar... Meine liebe Celine. Ja, genau. Und zwar Organspende. Bitte? Ich wollte mit dir über Organspende. Ah, über Organspende. Genau. Bist du betroffen? Ja. Welches Organ benötigst du? Ganz dringend eine Niere. Erzähl mal, welche Erkrankung du hast. Ich habe, die haben bei mir 86 eine Niereninsuffizienz festgestellt. Das heißt, die Nieren arbeiten nicht mehr? Richtig. Mhm. Die konnten das noch 2 Jahre hinaus verzögern. Mhm. Aber dann ging das nicht. Da musste ich an die Dialyse, als Kind schon. Mhm. Und dann habe ich aber, nachdem ich angemeldet worden ist an diese Liste da, Eurotransplant. Eurotransplant, genau. Ja. Und 6 Monate später hatte ich die Niere mit 14. Ach, das ging aber schnell. Und das heißt, du bist schon transplantiert und dann 17 Jahre lang. Genau, richtig. Also man hat beide Nieren rausgenommen, weil die kaputt waren? Nein, bei einer Transplantation wird nur eine Niere entfernt. Ja. Und das eigene Organ muss immer drin bleiben, wenn irgendwann mal was sein sollte. Bei mir. Funktioniert denn das Eigenorgan? Das funktioniert doch dann auch nicht mehr. Nein, aber muss trotzdem drin bleiben. Muss trotzdem mehr, aber es ist keine Notversorgung. Nein. Nein, es ist einfach, aus irgendwelchen Gründen muss die drin bleiben. Richtig. Gearbeitet hat nur die transplantierte Niere. Genau. Und die ist aber jetzt verbraucht. Ja, ich habe die Niere 2011 haben die mir die entnommen. Ach so. Ja. Und seitdem bin ich Dialysepatientin. Das heißt, du hast jetzt nur deine eine alte kranke Niere noch. Richtig, genau. Die aber dir im Prinzip gar nichts nutzt, das geht nur über das Gerät. Ich bin dreimal die Woche 4,5 Stunden an der Dialyse. Und man ist oft kaputt, müde, man hat Schmerzen, man wird oft krank. Ich bin aber mittlerweile in dieser Liste drin, soweit ganz oben, wie die Ärzte mir das gesagt haben. Es kann nicht mal lange dauern, aber trotzdem kann es auch 2 Jahre dauern, auch wenn ich oben bin. Ja, warum musste diese transplantierte Niere rausgenommen werden? Ich hatte an der Niere einen Abszess, eine Entzündung gehabt. Ich hatte eine Infektion gehabt und die Infektion hat die Niere angegriffen. Und dadurch war da nur ein Abszess oder wie man das nennt. Und dann wurden die Werte immer schlechter und dann bin ich irgendwann zu Hause zusammengebrochen. Ins Krankenhaus und dann haben die gesagt, die Niere muss raus. Weil ich innerlich am Vergiften war. Wenn man so intensiv zur Dialyse muss, wie du es gerade beschrieben hast, auf was musst du, wenn du dann zu Hause bist und du hast ja dazwischen dann die Zeiten, wo du zu Hause sein kannst, auf was musst du besonders achten? Auf Diäten. Ich muss sehr viel, also ich darf vieles nicht essen, wo Kalium drin ist. Ich muss auf Phosphat achten, das heißt, ich muss immer Phosphatbinder nehmen. Das sind dann diese Tabletten, die man vor dem Essen nehmen muss, wenn man Käse isst oder so. Aber Kalium ist ja eigentlich überall drin. Nur zum Glück bei mir ist das, ich kann kleine Mengen essen. Mein Kalium ist immer noch gut. Das ist das Gute bei mir, dass der Kalium immer unter 5 ist, da kann ich mir immer Freude machen. Also ich kann auch Schokolade essen. Wie sieht das aus mit dem Trinken? Wie viel darfst du trinken? 1 Liter pro Tag. 1 Liter pro Tag, das ist dann doch möglich. Richtig, das wird dann an der Dialyse sowieso dann wieder rausgezogen. Wie fühlt man sich, wenn man kurz vor der Dialyse ist? Wenn man zur Dialyse geht, geht es eigentlich. Wenn man nach der Dialyse, dann fühlt man sich so, als ob man 8, 9 Stunden gearbeitet hätte und so kaputt ist. Das ist eigentlich wunderbar. Als Laie würde man denken, dann ist das alles noch, ist das alles durchspült und gereinigt worden, um jetzt mal laienhaft ausgedrückt, dass es einem dann gut ging. Aber man ist sehr erschöpft. Nein, also für mich ist der Dialysetag, da braucht mich keiner anrufen, weil ich schlafe den ganzen Tag, weil ich bin dann, ich kriege dann auch momentan sehr viele Medikamente, was müde macht, was momentan, ich hatte gestern noch Magenspiegelung gehabt, weil die haben bei mir so eine Biopsieart gemacht, Gewebeproben genommen und danach musste ich ja auch noch zur Dialyse, dann war ich richtig kaputt. Also es gibt aber auch Tage, wo ich nach der Dialyse, wenn ich 2 Stunden schlafe, dass ich abends sogar rausgehen kann. Aber ist nicht immer so. Wenn man 4 Stunden, du sagst, ungefähr 4 Stunden dauert die Dialyse. Ja, richtig. Liegt man dann ganz still irgendwo in einem Krankenbett oder wie hat man sich das vorzustellen? Richtig, man ist in einem Bett, ganz normal. Und dann hängt man sich, also dann wird man an diese Dialysemaschine dran gemacht. Dann kommen die Nadel in den Arm rein und ja, dann liegt man da 4 Stunden und irgendwann kriegt man Rückenschmerzen, man kann nicht mehr liegen. Man kann zwar aufstehen, aber man kann nur aufstehen und halt neben der Maschine sein, mehr nicht. Was machst du während dieser 4 Stunden? Also ich versuche, ein bisschen Fernsehen zu gucken, zur Ablenkung und danach versuche ich zu schlafen, weil sonst geht die Zeit nicht um. Sind da mehrere Leute in dem Raum, die auch eine Dialyse bekommen? Ja. Mehrere, also da sind 6 Leute, da ist schon eine Frau, die schon über 87 ist. Wie lange kann man zur Dialyse gehen? Wie lange hält der Körper das aus? Wie viele Jahre? Also Körper, das hängt eigentlich von Blutwerten ab. So, und das hat eigentlich nichts mit Alter zu tun. Also wenn ich die Dame im Krankenhaus sehe und die sagt, nee, ich habe noch nicht vor zu gehen und die ist schon 87, weil ich ja schon kurz davor bin, immer aufzugeben, weil ich keine Kraft mehr habe, dann sage ich, wenn die Frau das kann, dann schaffe ich das auch. Das ist natürlich eine gute Denkweise. Aber es heißt letztendlich, dass die Dialyse sehr viel Kraft kostet und den Körper ausmergelt. Richtig. Ich bin sehr oft müde. Ich habe oft Kopfschmerzen. Ich habe so oft immer wieder abgenommen, zugenommen. Und dann nur noch wieder auf 40 Kilo runtergegangen. Dann Gott sei Dank die 4 Kilo wieder hochgekriegt. Wenn du dich zurückerinnerst an die Zeit, als du die transplantierte Niere hattest, wie hast du dich da gefühlt? Super, ich bin arbeiten gegangen. Ich habe gar nicht mehr gedacht, dass ich krank bin. Krank habe ich gemerkt, indem ich nur diese Tabletten genommen habe. Das ist gegen die Abstoßung. Da kriegt man sein Limon und das sind aber auch sehr starke Medikamente. Aber und Cortison und so. Ja. Und aber immerhin, du konntest arbeiten gehen und hast ein ganz normales Leben geführt. Ich habe Vollzeit gearbeitet, ich habe gekellnert. Oh, das ist sogar ein sehr harter Job. Ja. Und das konntest du. Und das konnte ich. Und jetzt bist du komplett zurückgeworfen wieder. Und ich kann nur keinen Urlaub. Mein Bruder ist letztes Mal Urlaub gefahren und spontan einfach. Und das geht und alles die nicht. Die waren eigentlich alle im Urlaub, meine ganzen Freunde, Schwester und so, Familie. Mhm. Und ich war hier. Also ich kann nicht spontan Urlaub machen. Ich muss alles vorher planen, Dialyseplatz suchen und. Ja. Bist du in einer Beziehung? Leider nicht mehr. Nicht mehr? Hat das mit der Erkrankung zu tun? Ich weiß es nicht. Er sagt zwar immer wieder, es hat damit nichts zu tun. Und er kann momentan nicht. Er hat momentan viel um die Ohren. Eigentlich ist das so, anstatt er mir Stärke, Kraft geben sollte, habe ich das immer bei ihm gemacht. Mhm. Ich habe immer zurückgesetzt und gesagt, ja, okay, aber... Hat er dich denn verlassen, nachdem die transplantierte Niere rausgenommen worden war? Nein, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich gesagt, dass ich Dialysepatientin bin. Ach so. Aber ich weiß nicht, ob es was mit der, weil der hat von heute, weil wir haben uns nie gestritten oder so, ab und zu kann ich mal zickig sein, aber das ist sehr selten. Von heute auf morgen sagte er, er will nicht, er kann mich nicht glücklich machen, er sieht, dass ich immer traurig bin und Ausreden oder ob das die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Du bist immer traurig, sagt er. Das heißt, dich zieht diese Erkrankung seelisch schon immer wieder tief runter. Richtig. Hast du Gleichgesinnte, mit denen du sprechen kannst, mit denen du vielleicht sogar befreundet bist? Nee, eigentlich von der Dialyse habe ich so gesehen eigentlich mit niemandem da Kontakt. Weil ich bin eigentlich, wenn ich im Krankenhaus bin, wir sehen immer, dass ich lache. Und die sehen dann immer, oh, Celine, du hast dich heute wieder schick gemacht und so. Dann habe ich immer gesagt darauf, ich will ja nicht krank aussehen. Ja, das ist dann auch eine Maske ein bisschen, ne? Man, ja, doch schon, weil der Arzt sagt immer, ich wäre halt der Topmodel von der Dialyse. Mensch, Celine, dann heißt es jetzt ja wirklich Daumen drücken, dass bald der berühmte Anruf kommt und du eine Niere kriegst. Eigentlich hatte ich ja einen Spender gehabt, das war ja mein Bruder. Und es hat ja alles geklappt bis zum Ende, aber weil mein Bruder diesen Bandscheibenvorfall hat und er Medikamente dann geht das haben nicht. Die abgesagt. Ah, das ist aber ärgerlich. Das wäre natürlich dann das Allerbeste gewesen. Das war der größte Traum, dass es klappt. Wir hatten den letzten Termin in Köln, Uniklinik, und wo die Ärzte gesagt haben, nein, das ist gefährlich, weil eine Niere kann diese starke Medikamente nicht verarbeiten. Ach so. Und sonst deswegen kann er auch die Niere verlieren. Verstehe. Und sonst gibt es keinen im Verwandtenkreis, der dafür in Frage käme? Die wären vom Alter her nicht. Ach so. Also meine Geschwister sind alle zu jung. Celine, wir drücken dir alle die Daumen, dass ganz schnell der Anruf kommt. Und nach dem, was du dir jetzt erzählt hast, können wir uns alle ja vorstellen, was für eine Erleichterung das dann für dich ist, wenn es alles gut geklappt hat und du... Ich weiß, wie es ja war, weil... Du weißt es, genau. Können sich das nicht vorstellen. Ich habe es gesehen, ich habe es erlebt. Und ich weiß, es ist eine schwierige Zeit, wenn man operiert wird, weil da sind Schmerzen ohne Ende. Aber wenn ich weiß, wenn alles zu Ende ist, dann kann es sehr gut werden. Ein neues Leben. Wir wünschen dir eine bald eine neue Niere und dann ein vor allen Dingen ein neues Leben und auch eine neue Liebe. Das Dreierpaket, das wünsche ich dir. Bei uns sagt man Inshallah. Ja, das ist natürlich auch sehr gut ausgedrückt. So, liebe Celine, alles Gute. Ich und wir drücken dir die Daumen. Dankeschön. Alles Gute. Kann ich vielleicht noch ein Autogramm kriegen? Ja, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Tschüss. Super, ich danke. Bis dann. Ciao, tschüss. Tschüss. Und schon sofort geht's weiter mit Eckhard. Eckhard ist 47. Guten Morgen, Eckhard. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo, Eckhard. Ja. Ja. Schön, dass ich auch bei dir mal in die Sendung gefunden habe. Ja. Ja, bei mir geht es auch um ein recht heikles Thema. Mhm. Und zwar geht es darum, dass ich seit jetzt mehr als drei oder fast drei Jahren um meine neunjährige Tochter und meinen knapp fünfjährigen Sohn kämpfe, beziehungsweise darum kämpfe, meine Kinder regelmäßig sehen zu dürfen. Und das Ganze, also ich habe das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder, obwohl ich auch mit der Mutter der Kinder nicht verheiratet war. Mhm. Aber Du hast das alleinige Sorgerecht? Das gemeinsame Sorgerecht, okay, ich hatte es nicht verstanden. Wir haben das gemeinsame Sorgerecht, mhm. Ja. Und wie ich im Nachhinein herausgefunden habe, hat ja meine Ex-Lebensgefährtin doch einiges an Dreck am Stecken. Und als ich danach, als ich herausgefunden habe, dass da also auch Betrugsverdachtsfälle vorlagen, hat sie auf eine ganz perfide Art und Weise gegen mich eine Strafanzeige erstattet, indem sie behauptet hat, ich hätte zum Nachteil meiner Tochter gegen meine Tochter kinderpornografische Fotos angefertigt und verbreitet. Was definitiv nicht stimmt. So, dieser Vorwurf ist, nachdem meine Tochter dann im Dezember 2011 bei der Kriminalpolizei verhört worden ist, und man ihr diese Fotos vorgelegt hat. Moment, es gab also diese Fotos? Es hat diese Fotos gegeben, ja, tatsächlich. Und die, wo sind diese Fotos gefunden worden? Die sind auf einer Festplatte gefunden worden. Auf welcher Festplatte? Auf einer externen Festplatte, die Kriminalpolizei bzw. die Polizei dann auch beschlagnahmt hat. Und es hat, wie gesagt, eine Videoanhörung gegeben, wo meine Tochter angehört worden ist. Und meine Tochter hat wahrheitsgemäß, und das ist also auch protokolliert, dann ganz klar gesagt, ja, die Fotos, die kenne ich. Da ist die Mama mit Papas Handy ins Badezimmer gekommen und hat gesagt, du setz dich mal jetzt so in die Badewanne, und hat dann von mir diese Fotos gemacht. Das hat die Kleine gesagt? Ja, das hat die Kleine gesagt. Wie alt war die Kleine da, als sie es gesagt hat? Knapp 6 Jahre oder gerade 6 Jahre alt. Und auf weiteres Nachfragen, wo ich mich zu dem Zeitpunkt befunden habe, hat meine Tochter wahrheitsgemäß gesagt, ja, der Papa, der war gar nicht in der Wohnung, der war in dem alten Haus, was gerade geräumt werden musste, weil wir hatten uns kurz vorher getrennt. Die Kriminalpolizei ist dieser Aussage bis zu dem heutigen Tage nicht nachgegangen. Die ist dokumentiert und die ist polizeilich dokumentiert, diese Aussage? Die ist dokumentiert und die Staatsanwaltschaft hat gegen mich das Verfahren eingestellt, aber es ist dieser Aussage meiner Tochter in der anderen Richtung in keinster Weise nachgegangen. Das heißt, der Verdacht von dir ist jetzt definitiv weggeräumt, aber man hat nicht deine Ex-Freundin oder wie ich es nennen mag, belangt dafür, dass sie das getan hat. Richtig. Hast du denn Strafanzeige gegen diese Frau gestellt? Ich habe jetzt erstmal, das ist nämlich der nächste Punkt, ich habe, nachdem ich dann man mir alles beschlagnahmt hat und ich selber also auch 1,5 Jahre erstmal auf die Herausgabe meiner ganzen Gegenstände gewartet habe, habe ich natürlich in der Zwischenzeit weiterhin versucht, wieder den Kontakt zu meinen Kindern herzustellen, die zwischenzeitlich massiv manipuliert worden sind und logischerweise auch psychisch total den Knacks abbekommen haben. Also du hattest in dieser Zeit jetzt überhaupt keinen Kontakt zu den Kindern? Nein, nahezu gar nicht. So. Aber meine Frage war, hast du Strafanzeige gestellt gegen die Frau? Noch nicht. Warum noch nicht? Warum nicht sofort danach? Genau aus dem Grunde, weil ich zunächst erstmal sicherstellen wollte, dass ich wieder auch den regelmäßigen Kontakt zu meinen Kindern bekomme, damit die nicht noch mehr Druck bekommen von oben, ne, von der Mutter, du darfst den Vater nicht sehen und wehe, du freust dich, dass der... Ne? Verstehe, aber nun ist ja doch eine ganze Weile Zeit vergangen. Oh ja, und so interessant bei der ganzen Sache ist die, dass insbesondere Jugendamt und Gericht, die gerichtlichen Mühlen und auch die Jugendämter extrem langsam in solch einer Angelegenheit verfahren. Du hast das Gefühl, dass du als Vater, der im Recht ist, aber nicht rechtens von den Behörden behandelt wird? Definitiv. Definitiv. Mhm. Es wird vor allen Dingen definitiv viel zu lange gewartet, bis reagiert wird. Mhm. Es muss alles den guten deutschen Rechtsweg, der gute deutsche Rechtsweg muss beschritten werden. Aber dann müsstest du doch jetzt nun wirklich schleunigst eine Strafanzeige stellen. Das steht jetzt bevor. Mhm. Das habe ich jetzt auch schon soweit vorformuliert. Fakt ist, und das ist der Hauptgrund, warum ich eigentlich anrufe und warum ich mit dir darüber mal sprechen will. Mal ganz davon abgesehen, dass ich darüber über die letzten 3 Jahre auch psychisch kaputt gegangen bin, ist aber die Tatsache, ich bin kein Einzelfall. Ich habe mittlerweile mit mehreren Vätern Kontakt aufgenommen und weiß, dass die Behörden, gerade insbesondere Jugendamt, Jugendämter, da absolut versagen und es immer in Richtung der Mütter geht und wir als Väter, wir bleiben auf der Strecke. Meine Tochter ist mittlerweile psychisch so belastet, dass sie von sich aus gesagt hat, sie, obwohl ich vorher ein hervorragendes Vater-Kind-Verhältnis hatte, nein, sie will zu mir keinen Kontakt mehr haben. Sie öffnet sich in keinerlei Richtung mehr. Die Kinder werden kaputt gemacht, systematisch. Woher weißt du das, dass deine Tochter das sagt? Weil es hat Gerichtsgutachten gegeben. Es hat eine gerichtlich bestellte Gutachterin, also eine Psychologin gegeben, die bestellt worden ist. Es hat auch zwischenzeitlich wohl auch einen Kinder- und Jugendpsychologen gegeben, der dort bestellt worden ist. Dort wurde auch natürlich das gemeinsame Sorgerecht von Seiten der Kindesmutter untergraben. Mhm. Aber nach wie vor besteht das noch. Und ich halte, natürlich. Und ich halte nochmal fest, damit wir das auch uns nochmal so klar machen. Du hast jetzt 3 Jahre keinen Kontakt zu deinen Kindern gehabt. Ich habe zwischendurch sporadisch durch eine gerichtlich bestellte Umgangspflegerin insgesamt, seitdem das entschieden worden ist, vielleicht meine Kinder 6-mal gesehen. Mhm. Jeweils für maximal 3 Stunden. Ja, das ist ja gar nichts. Nee, das ist null. Mhm. Wie ist der Junge? Wie äußert sich der Junge? Der Junge selbst, der ist der jüngere von den beiden, der stellt sich eigentlich unproblematisch dar. Mhm. Allerdings deswegen auch, weil er eigentlich mich als Vater gar nicht bewusst in Erinnerung hat. Mhm. Was ja auch sehr schlimm ist. So, er hat mir dann erklärt, ich habe ja jetzt einen neuen Vater, das ist der sowieso, und du bist ja eigentlich gar nicht mein Vater. Nun hast du wahrscheinlich auch einen Rechtsanwalt an deiner Seite, einen Anwalt. Da sind mehrere Anwälte mittlerweile beschäftigt. Welche Prognose sprechen die aus? Welche Chancen hast du, dass die Kinder wieder regelmäßig zu dir kommen oder vielleicht sogar ganz zu dir kommen? Regelmäßig zu dir kommen, sagen wir es so. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht das ganz schwierig aus. Aber warum, nachdem man das nachweisen kann, was die Frau damals gemacht hat? Weil es definitiv so ist, dass die Gerichte oder das Gericht und auch das Jugendamt auf dem Standpunkt stehen, dass das eine höchst strittige Situation ist und einfach schlicht aus meiner Sicht nicht genug dafür getan wird, auch endlich dieses Umgangsrecht wieder durchzudrücken. Diese Rechtsanwältin, die die Umgangspflegerin auch ist, die sagt ganz klar, verdammt nochmal, ich bekomme einfach das Jugendamt nicht in mein Boot, dass die endlich mit mir mal an einem Strang ziehen. Und das ist das Problem. Und ich sag dir ganz ehrlich, Domian, Tag ein, Tag aus, ich wache mit dem Gedanken an meine Kinder auf, ich gehe mit dem Gedanken an meine Kinder ins Bett. Weißt du, ich, Weißt du, ich gehe das sogar psychisch kaputt auch. Ich glaube das. Jetzt ist leider unsere Sendung vorbei. Ich finde sehr gut, dass du angerufen hast und mal eine Stimme warst für sehr, ich weiß, dass das sehr viele Männer und sehr viele Väter betrifft, was du gerade gesagt hast, in jeweils anderer Variation natürlich. Ja. Ich danke dir dafür. Und wir rufen dich aber sowieso jetzt gleich nochmal kurz an, okay? Das wäre sehr lieb. Das machen wir gerne. Ich würde gerne da mal mit einer Psychologin okay. oder Psychologen sprechen. Bis gleich. Tschüss. Danke Ciao. Dir. Alles Gute. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao.